Du bist mein, ich bin dein, des sollst du gewisses sein. Du bist beschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Schlüssellein.